WDR Radio 5 Lebensart Sinn und Seele. Mit Dorothee Dregger im Studio. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Vielleicht haben Sie es ja schon mitbekommen. In dieser Woche gibt es einen Programmschwerpunkt im WDR. Unter dem Motto Kinderwelten laufen verschiedene Sendungen in Hörfunk und Fernsehen. Und auch wir sind dabei. Den meisten Kindern in Deutschland geht es ja erstmal gut. Sie haben in der Regel genug zu essen, werden medizinisch versorgt, können zur Schule gehen. Doch wenn man genauer hinschaut, sieht es plötzlich anders aus. Materiell ist alles okay, Geld für Cola und Computer ist da und trotzdem fehlt ihnen etwas, etwas ganz Entscheidendes. Es gibt eben nicht nur eine Art der Verwahrlosung. Es ist so, dass man natürlich und selbstverständlich in einer Klasse auch viele Fälle von Kindern findet, die im überkommenen Sinne verwahrlost zu nennen sind. Das heißt, es ist niemand da, der ihnen nun hilft, ihren Alltag zu meistern. Sie bekommen ihre Mahlzeiten nicht regelmäßig und ihre Ausrüstung ist nur unvollständig und werden nicht morgens pünktlich zur Schule geschickt. Das ist der eine Fall. Dann gibt es allerdings auch den anderen Fall, den ich noch etwas schwieriger sehe. Das sind die Kinder, die eigentlich ausgerüstet sind mit allem, was man braucht, denen auch ohne groß nachzudenken alles gekauft wird, was sie vielleicht brauchen könnten, die aber trotzdem elementare Dinge, die Kinder für ihre Entwicklung dringend benötigen, einfach nicht zur Verfügung haben. Das heißt, es ist niemand da, der ihnen zuhört, wenn sie ihre kleinen Problemchen loswerden wollen, oder niemand, der einfach ihren Stress und ihren Frust mal aushält und sich dem stellt. Es ist niemand da, der Zeit hat, sich vielleicht auch einmal auf ein Spiel einzulassen oder eine gemeinsame Unternehmung zu planen, sondern der Tagesablauf richtet sich nach den Bedürfnissen der Erwachsenen und die Defizite, die sich vielleicht auftun, versucht man durch Geschenke oder Geldzuwendungen wieder aufzufangen. Die Kinder lernen zunächst einmal, dass man eigentlich mit Geld das Wichtigste in seinem Leben regeln kann. Und merken auch, dass sie sich vielleicht auch manchmal über eine schlechte Stimmung oder über irgendetwas, was nicht klappt, durch den Kauf eines Gegenstandes hinwegretten können. Sie lernen nicht, dass man bestimmte Probleme einfach auch besprechen muss oder dass man auch mal jemanden braucht, auf den man sich verlassen kann, der einem vielleicht auch mal eine Sorge abnimmt und es für einen regelt. Sie lernen, sich irgendwie alleine durchzukämpfen und ich denke, dass dann später natürlich sich das dahingehend auswirkt, dass sie auch nicht in der Lage sind, sich auf die Sorgen anderer einzustellen oder Probleme anderer zu akzeptieren. Birgit Kunzem, sie ist Grundschullehrerin, hat sie gerade beschrieben. Die Kinder, die eigentlich alles haben, nur keinen, der ihnen zuhört, der sich für sie Zeit nimmt. Und genau darüber möchte ich heute mit Ihnen reden. Kennen Sie solche Fälle? Erzählen Sie mir davon. Warum, glauben Sie, nehmen sich Eltern häufig zu wenig Zeit für ihre Kinder? Zu viel Stress? Keine Lust oder einfach überfordert? Und wie geht es den Kindern dabei? Vielleicht haben Sie auch Tipps, wie man es anders oder besser machen könnte. Und wenn uns gerade Kinder zuhören, ich freue mich auch, wenn ihr mich anruft. Wie läuft das denn bei euch und bei euren Freunden? Wie viel Zeit verbringt ihr mit euren Eltern und was macht ihr dann so? All ihre und eure Fragen wird gleich hier im Studio eine Expertin beantworten. Und das ist unsere Telefonnummer 0800 5678 und dreimal die 5. Also ran ans Telefon, die Nummer ist kostenlos. Hier ist sie noch einmal, die 0800 5678 und dreimal die 5. Thank you. Cola und Computer statt zuhören. Kinder leiden unter Beziehungsmangel. Das ist unser Thema heute in der Radio 5 Lebensart Sinn und Seele. Frau Niemann, Sie haben selber 2 Söhne, 8 und 16, ne? Wenn ich richtig informiert bin. Wie viel Zeit verbringen Sie so gemeinsam mit Ihren Kindern? Also es ist sicherlich verschieden. An Tagen, an denen ich arbeite, haben wir weniger Zeit. Der Ältere, mit dem verbringe ich im Moment keine Zeit. Der ist in Amerika für ein Jahr. Und der Kleine ist dann in der Tagesstätte betreut. Aber ansonsten nehmen wir uns doch abends und am Wochenende Zeit füreinander. Was machen Sie denn so, wenn Sie so gemeinsame Zeit verbringen? Also ist da immer jetzt irgendwie ein straffer Plan hinter, jetzt machen wir das und jetzt machen wir das? Oder lassen Sie es einfach mal auf sich zukommen? Also das ist auch verschieden. Also wenn es irgend geht, verbringen wir eben die Zeit doch ungeplant miteinander. Und es ergeben sich so im Alltag Gespräche oder eine Aufforderung, spielen mit mir oder basteln mit mir. Oder wir machen auch vieles im Haushalt zusammen. Der ist 8 Jahre und der ist ja noch ganz dankbar, wenn er mitbacken darf und so. Sollte sich mal weiter fortsetzen. Martina Niemann ist Ihre Ansprechpartnerin heute im Studio. Sie ist Diplom-Sozialarbeiterin, Familientherapeutin und sie arbeitet als Fachberaterin für Familienselbsthilfe im Deutschen Kinderschutzbund beim Landesverband Nordrhein-Westfalen. Also rufen Sie an, stellen Sie Ihre Fragen 0800 5678 und 3x5. Das ist unsere kostenlose Telefonnummer. Und das ist auch die Nummer, unter der Sie jetzt hier im Studio mit uns mitreden können. 0800 5678 und 3x5. Ich bin natürlich sehr gespannt auf Ihre eigenen Erfahrungen. Wie viel Zeit verbringen Sie zum Beispiel mit Ihren Kindern? Was machen Sie dann? Erzählen Sie, hören Sie zu, spielen Sie oder gibt es da den schon angesprochenen straffen Freizeitterminplan? Wissen Sie eigentlich, was Ihre Kinder sich von Ihnen wünschen? Wir haben uns mal in einer Grundschulklasse umgehört. Ich wünsche mir, dass meine Eltern sich mit meinem Bruder ein bisschen mehr unterhalten und dass meine Mama mit mir ein bisschen spielt. Und ich wünsche, dass mein Vater nie so spät nach Hause kommt. Ich sehe den immer nur morgens und abends. Ich wünschte, wenn mein Vater nochmal mit mir aufs Luftkissen gehen würde, weil da ist er nur einmal mit mir draufgegangen und das hat mir so einen Spaß gemacht. Ich wünsche mir, dass mein Vater mir zuhört, wenn ich ihm was sagen will, weil der guckt immer Fernsehen. Ich wünsche mir, dass meine Mutter mir jede Nacht eine Geschichte liest. Ich wünsche mir, dass mein Vater und meine Mutter mit mir mal in den Park gehen, dass die da mit mir spielen und dass die da mit mir ein Picknick da machen. Ich wünsche mir, dass meine Mama auch mal Nein sagt, weil wenn ich sage, ich möchte das und das haben, dann kriege ich das auch. Deswegen wünsche ich mir, dass meine Mama auch mal Nein sagt. Dass meine Eltern mal Ferien hätten. Und dann könnten wir mit der ganzen Familie so ein paar Ausflüge machen, mit den Fahrrädern und so. Das würde mir viel mehr Spaß machen, als jeden Tag meine Mutter zu sehen, wie die putzt. Und meinen Vater nie zu sehen, weil der auf der Arbeit ist. Aber das tun die ja auch alles nur, damit wir gut leben können. Ich wünsche mir auch, dass meine Mutter sich mehr, also um mich und meine Schwester, mehr Zeit für uns haben zum Spielen. Die Eltern müssen auch mal Zeit für ihre Kinder haben. Nicht so, man sollte sich kein Kind anschaffen, wenn man keine Zeit für die hat. Das Wichtigste für die Kinder im Leben ist die Liebe. Jetzt ist auch schon unser erster Hörer am Telefon, Stefan Bayer. Stefan, du bist 10 Jahre alt, ne? Ja. Und was möchtest du uns erzählen? Also von meinem Freund, der ist auch bei mir in der Klasse. Und ja, der ist also, naja, ein bisschen nicht... Also ein bisschen brutal, der ja, passt auch nicht auf und der ärgert die Lehrer auch meistens. Mhm. Kannst du uns mal ein Beispiel erzählen? Also im Erdkundeunterricht haben wir eine neue Lehrerin gekriegt. Da in der ersten Stunde ging's, in der zweiten wurde er dann unaufmerksam. Dann haben wir angefangen, so Urlaubsziele auszudenken uns, das machen wir auch immer noch. Und dann, ja, hat er halt, also irgendwie behämmerte Ideen gekriegt, also auf dem Mars Urlaub machen, dann ohne Sauerstoffmaske 10 Jahre draußen bleiben und so, hat er dann ja. erzählt. Ja. Also ziemlich quatschig. Du hast am Anfang gesagt, dass er auch manchmal ein bisschen brutal ist. Hast du eine Idee, warum das so ist? Also warum der das macht? Ja, warum? Ich weiß es nicht. Also ich war einmal bei ihm, das ist ja mein Freund. Ja. Und die Mutter dieser... Also die sind gerade im Umzug, aber da hat sie natürlich nicht viel Zeit, aber der hat mir erzählt, dass er auch halt nicht viel zu tun hat. Und der ist halt gerne bei seinem Vater. Die Eltern sind halt getrennt. Und der Junge ist viel alleine? Ja. Mhm. Der ist viel draußen. Mhm. Alleine. Und der tut dir leid und du machst dir Sorgen um den Jungen? Ja, ein bisschen. Mhm. Unterhaltet ihr euch auch darüber? Nee, das nicht. Nicht direkt, aber ich habe schon die Ahnung. Mhm. Und meinst du, dass du ihm da ein bisschen beistehen kannst? Vielleicht? Ja, ich versuche es die ganze Zeit, aha, aber es ist schwierig. Ah ja. Ja, das gibt Kinder, die in einer schwierigen Situation sind. Und wenn die Eltern sich trennen, ist das für viele Kinder auch belastend. Das kannst du dir bestimmt auch vorstellen. Ja, das weiß ich. Da sind die auch manchmal ganz schön sauer, ne? Mhm. Und werden aggressiv. Hm. Glauben Sie, Frau Niemann, das ist ein Weg für den Stefan, dass er das einfach mal anspricht bei seinem Freund? Dass sie einfach mal drüber reden? Ja, ich habe das jetzt rausgehört, dass er da vielleicht schon mal mit ihm drüber gesprochen hat. Oder stimmt das nicht? Nee, noch nicht. Noch nicht so richtig, ja. Ne? Nur geahnt. Ja, vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit, ihn da mal nachzufragen. Vielleicht traut er sich ja nicht von alleine, Stefan. Also vielleicht denkt er irgendwie, kann da kann er sich nicht mit belasten oder das ist, weiß ich nicht. Oder vielleicht schämt er sich auch ein bisschen, ne? Wegen der Situation. Okay. Sprich doch einfach mal mit ihm drüber und sag ihm, dass du, ja, Anteil an ihm nimmst. Mhm. Und wenn ihr was gemeinsam unternehmen könnt, dann ist das vielleicht für ihn auch beglückend und lenkt ihn ein bisschen ab. Da kam mir vor, als wenn der 10 Jahre lang am Stück Geburtstag gehabt hätte. Aha. Stefan, probierst du es einfach mal? Ist das okay? Ja. Danke, dass du angerufen hast. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Frau Kudaske am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Kudaske. Guten Tag. Ja, meine Meinung zu dem Thema ist, dass dieses Problem mit dem Zeitdruck schon recht frühzeitig beginnt, also schon oft im Säuglings- oder Kleinkindalter. Denn ich bin Krankengymnastin und arbeite mit Kindern und Säuglingen und habe da schon die Erfahrung gemacht, dass manche Eltern einen Termin, den man ihnen anbietet, nicht wahrnehmen können, weil dann eventuell Schwimmkurs ist oder eine Krabbelgruppe stattfindet. Also man glaubt es kaum, aber selbst diese kleinen Kinder haben schon richtige Terminkalender. Ach, das sind die Termine für die Babys? Ja. Ich dachte, das wären jetzt Termine für die Eltern, dass sie verhindert sind. Die Babys haben schon wirklich richtige Terminkalender. Ja, aber mit den Müttern zusammen dann. Ne? Die gehen ja gemeinsam mit den Müttern in Krabbelgruppen oder Peer-Kip-Gruppen oder was immer es da auch gibt. Ja, genau, aber ich halte es trotzdem für ein Problem, weil das die Eltern sich schon so unter Druck gesetzt fühlen heutzutage, dass sie meinen, sie müssten ganz frühzeitig anfangen, ihr Kind zu fördern. Also das ist im Grunde falsch verstandene Liebe, glaube ich. Denn es wäre viel besser, einfach die Kinder mal im häuslichen Rahmen zu betreuen, mit Freunden einzuladen und so weiter. Das halte ich für sinnvoller, als immer irgendwo hinzugehen. Mhm. Merken Sie, Frau Kudaske, dass die Babys da auch irgendwie drauf reagieren? Ja, manchmal schon. Wie? Dass sie zum Beispiel sehr nervös sind und keinen festen Zeitplan mehr haben und dementsprechend eigentlich nicht so ruhig sind. Also gerade Babys brauchen einen festen Zeitplan und müssen nicht immer hierhin und dahin und dorthin und auch mit den Eltern immer überall hingehen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber so im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass die Kinder, die ständig mitgenommen werden, oft auch recht nervös sind. Mhm. Nachts nicht gut schlafen können und so weiter. Ja, ich meine, da gehen die Meinungen auch auseinander, würde ich sagen. Also auf der einen Seite sehe ich natürlich auch viele Mütter, die dann aus dem Beruf kommen, ihre kleinen Kinder haben und sich isoliert fühlen und da neue Wege gehen wollen und neue Leute kennenlernen wollen. Ich denke, dass da natürlich auch Rahmen geschaffen werden muss, damit Mütter oder Eltern zufrieden sind in ihrer neuen Lebenssituation mit dem Säugling, mit dem kleinen Kind. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass, wenn das so ist, wie Sie schildern, da wenig Sensibilität für die Bedürfnisse vom Säugling oder vom Kleinkind entwickelt wird. Also ich denke auch, dass man sich da gut drauf einstellen muss, auf die Bedürfnisse eines Kindes, die ja auch wechselnd sind in dem Alter. Ich glaube auch, dass man nach seinen eigenen Bedürfnissen schauen muss und gucken muss, dass man auch selber ein bisschen zufrieden ist in der Situation und dass das nicht immer dann schon gleich so ein Bedürfnis ist oder so ein Wahn, die Kinder gleich fördern zu müssen. Das ist allerdings etwas, was ich auch beobachte, aber das schon seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich schon, so eine Mentalität, möglichst früh, möglichst viel, möglichst umfassend zu fördern und dabei den Blick zu verlieren vielleicht darauf, was das Kind selber möchte. Ja, da verliert man sich selber auch häufig, beziehungsweise so sein eigenes Gefühl, seinen Instinkt. Die Eltern werden eigentlich immer unsicherer und meinen, alles erlesen zu müssen und alles irgendwo vorgelebt bekommen zu müssen, anstatt einfach auf sich selbst zu verlassen und man das zu machen, was man denkt, was richtig ist. Ja, die haben aber auch wenig Vorbilder, die Eltern, ne? Also diese Netzwerke, die gibt es ja kaum noch, wo, oder das, was die Großmutter früher sagte, das galt ja noch was, und heute ist das ja eher entwertet, immer mehr. Ja, natürlich. Aber wissen Sie was, in dem Zusammenhang hat mir mal eine Mutter gesagt, so etwas gehörte eigentlich in den Schulunterricht. Diese Dinge, die früher von unseren Eltern und Großeltern weitergegeben wurden, die man heute eben nicht mehr so annimmt, die müssten gelehrt werden in der Schule. Warum hat man Philosophie oder Soziologie in der 10. Klasse, aber nicht so normale, ja, wie soll ich es mal nennen, Lebenskunde oder Erziehung? Thema, da sagen sie was, ne? Also das ist... eigentlich auch schon Ideen, die wir beim Kinderschutzbund schon lange in unseren Herzen bewegen und wo wenig passiert gesellschaftlich. Ne? Ja. Obwohl, meinen Sie, dass das genauso nachhaltig wirkt, das, was man in der Schule gelernt hat, als wenn man das sich abgeguckt hat, wenn man schon mal selbst einen Säugling in der Hand hatte und überhaupt weiß, wie der sich anfühlt, weil vielleicht die Tante einen hatte. Und ja, aber ich meine auch jetzt nicht nur so dieses Handling mit den Kindern, sondern... ja, so grundlegende Dinge auch. Wie reagiere ich, wenn mein Kind trotzig ist? Oder dass man sowas, ich weiß nicht, ich habe keine Vorstellung, wie man es machen könnte, aber ich denke schon, dass es möglich wäre, da irgendwie ein Konzept zu entwickeln. Oder zumindest eine Sensibilität dafür. Ja. Frau Kudaska, haben Sie mal direkt die Eltern angesprochen? Also nochmal darauf hin, dass die Eltern, die mit ihren Babys schon irgendwie den straffen Plan haben und das versucht mal so ganz leicht und sensibel anzudeuten, dass das vielleicht ein bisschen viel ist? Und, doch, was haben die gesagt? Meistens entschuldigen die Eltern das und es kommt immer wieder rüber, was gerade auch angesprochen wurde, dass die eigentlich das für sich selber mehr machen. Die Mütter eben, um Kontakte zu behalten, was ich auch voll verstehe. Ja, aber und eben dieser zweite Punkt, sie möchten ihr Kind fördern und nichts versäumen. Und ich denke da der goldene Mittelweg, ne? Das Wichtige. Mhm. Da werden wir heute noch ganz viel drüber sprechen in der Sendung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, Frau Kudaske. Ja, Dankeschön. Bitte. Also mir hat letztens zum Beispiel eine 10-Jährige, als es darum ging, wann wir uns wiedersehen, also wir wollten irgendwas zusammen machen, hat sie gesagt, sie hätte es in 2 Wochen wieder einen Termin frei. Und das ist nur ein Beispiel. Wir haben mal einen Stundenplan von einem 7-jährigen Mädchen vorbereitet. Chantal heißt sie. Und den hören wir jetzt mal an. Das ist ein ganz normaler Dienstag. 7 Uhr aufstehen und waschen. 7.20 Uhr Schul- und Sporttaschen packen. 7.30 Uhr Frühstück. 7.50 Uhr Autofahrt zur Schule. 8 Uhr Schulbeginn. 1. Stunde Mathe, 2. Stunde Sprache. Pause, 3. Stunde Kunst. 10.45 Uhr Ende der Schulzeit. Fußmarsch zu einer befreundeten Familie. 11 Uhr Hausaufgaben machen. 12 Uhr Mittagessen. 13.30 Uhr Fußmarsch zum Schwimmbad. 14 Uhr Beginn des Schwimmunterrichts. 15.45 Uhr Ende des Schwimmunterrichts und Fußmarsch zu einer anderen befreundeten Familie. 16 Uhr Kakao trinken und Kuchen essen. 16.30 Uhr Autofahrt zusammen mit einer Freundin und deren Mutter zum Ballettunterricht. 17 Uhr Beginn der Ballettstunde. 18 Uhr Ende der Ballettstunde und Heimfahrt mit der eigenen Mutter. 18.30 Uhr Vorbereitung des Abendessens durch den Babysitter. 19 Uhr Abendessen und Verabschiedung der Eltern, die zu einer geschäftlichen Einladung fahren. 19.30 Uhr Fernsehen. 20 Uhr Zähne putzen und ab ins Bett. Ja, das ist Chantal, 7 Jahre alt. Übrigens nicht nur der Dienstag sieht bei ihr so aus. Auch die anderen Tage sind vollgestopft mit Aktivitäten wie Flöten, Klavierstunde, Englischlektion oder Tennistraining. Von jemandem, welche Folgen hat denn so ein Rundumverplanen für die Kinder? Ja, ich denke, dass das ganz viele negative Folgen hat. Allein dadurch, dass die Kinder wenig Zeit haben, Bindungen an die Eltern zu pflegen oder einfach sich mal spontan mit Freunden zu verabreden, aber auch wenig Zeit haben für sich nachzudenken, zu träumen, innere Bilder entstehen und bearbeiten zu lassen und. Die also, ganzen Eindrücke also auch zu verarbeiten, das, ne? Genau, das Kindliche, das, das kann überhaupt, das kommt gar nicht zum Tragen. Cola und Computer statt Zuhören, so heißt ja unsere Sendung heute, unser Titel. Was glauben Sie denn, was sind die Ursachen, warum Eltern sich immer mehr oder immer weniger Zeit nehmen für ihre Kinder und vielleicht das auch manchmal mit materiellen Dingen versuchen auszugleichen und mit Normförderkurs. Ja, also das kann man sich, glaube ich, aus zwei Blickwinkeln betrachten. Einmal aus dem Blickwinkel der Familie oder der Personen, die in der Familie sind und sich überlegen, was sind da die persönlichen Ursachen, welche Gründe haben die vielleicht, meinen sie, haben sie Angst vor der Zukunft und meinen, sie müssten ganz viel horten und fürs Häusle schaffen und dem Kind da eine Zukunft bauen und sich selber. Vielleicht ist es aber auch so, dass sie gar kein Gespür mehr dafür haben, was ein Kind braucht, aber im Grunde auch, was sie selber brauchen, auch mit dem Kind zusammen. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist aber auch immer, dass ich denke, dass das auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse sind. Das ist auch das, was auf Eltern und Kinder immer einströmt. Und diese Gesellschaft braucht ja den individualisierten, konsumfreudigen Bürger. Und ich denke, dass das eine Tendenz ist, die auch durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geschaffen und gefördert wird und nicht problematisiert wird. Veronika Zimmermann ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Zimmermann. Ja, schönen guten Tag. Ich hatte auch ganz Ihrer Sendung ganz interessiert zugehört. Und zwar befinde ich mich momentan in der Situation, dass ich auch zwei kleine Kinder habe, 6 und 9 Jahre alt. Ganz so klein sind sie nicht mehr. Ich bis zum Jahresende noch arbeiten werde. Ich hatte also so einen geringfügig beschäftigten Job. Und da waren die Arbeitszeiten aber so schlecht, dass ich dann wirklich gesagt habe, also im Zusammenhang mit den Kindern möchte ich das nicht mehr machen, weil das doch für die eine Familie und besonders eben halt für die Kinder eine echte Belastung ist. Es hat mich wirklich so ein paar Tage Gedankenarbeit gekostet, ob ich das mache oder nicht. Und so manchmal habe ich auch ein ganz mulmiges Gefühl dabei, den Job hingeschmissen zu haben, sage ich mal, weil einem doch schon so ein Druck da ist, der auch von Seiten der Gesellschaft so auf einem lastet. Einerseits eine gute Mutter zu sein und andererseits aber auch eben halt arbeiten zu gehen, weil man sonst so vielleicht so ein bisschen den Ruf einer lahmen Krücke abbekommt. Sie haben eben, Frau Zimmermann, Sie haben eben beschrieben, dass es eine starke Belastung sei für Ihre Familie, für Sie selbst und auch für Ihre Kinder, als Sie gearbeitet haben oder dass Sie arbeiten. Hm. Können Sie das beschreiben, an einem Beispiel? Ja, wie sieht die Belastung konkret aus im Alltag? Ja, ich habe das in eine Urlaubsvertretung gemacht und wenn ich dann arbeiten musste, war das immer komplett den ganzen Tag bis abends um 6:30. Und mein Mann hat also Arbeitszeiten, die sind auch sehr ungünstig, dass er nicht den Nachmittag hätte übernehmen können. Und dann hat meine Mutter das eine ganze Weile übernommen und die wird aber auch nicht unbedingt fitter. Und ja, dann haben wir gesehen, dass das also mit meiner Mutter nicht mehr zu regeln ist. Und ich auch kein gutes Gefühl mehr hatte bei der Betreuung meiner Kinder, weil es eigentlich auch für meine Mutter eine Überforderung war. Und dann ich auch gemerkt habe, wenn ich dann zum Beispiel so eine Urlaubsvertretung gemacht habe, das war dann immer 3 Wochen an einem Stück, schon noch das Gefühl hatte, die Kinder werden so hin und her geschoben und auch gerade was so die Schulaufgabenbetreuung oder so auch dieser Moment, wenn sie halt aus der Schule kommen, das fehlte mir so, dass ich dann nicht da war. Und das war mir doch schon wichtig und dass wir wirklich lange hin und her überlegt haben, was machen wir, weil das ist ja auch schon noch ein finanzieller Einschnitt. Und wir überlegt haben, wir riskieren das mal und ich habe jetzt aufgehört oder höre zum Jahresende auf und werde ab Januar nicht mehr arbeiten. Und da freuen Sie sich jetzt drauf? Ich freue mich da einerseits drauf, aber andererseits, wie gesagt, habe ich auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl dabei, weil man sich schon noch irgendwie, ja, wie soll ich das beschreiben, man empfindet das so ein bisschen so, als es nicht geschafft zu haben. Hm. Also alles unter einen Hut zu kriegen, aber auf der anderen Seite merke ich auch, dass ich in der Zeit, weil ich meine Jahresarbeitsstunden schon voll habe, jetzt nicht mehr arbeiten muss und ich auch selber ruhiger werde und auch dadurch meinen Kindern anders gegenübertrete. Ne? Freuen sich Ihre Kinder darüber? Zimmermann? Ja, wir haben das mal besprochen. Ich habe denen das erzählt, dass ich das vorhabe und habe sie danach gefragt, wie sie das finden. Und der Sohn meinte dann, ich möchte aber nicht, dass wir dann arm werden. Das war so sein Kommentar dazu. Und die Tochter meinte dann, ach Mama, ich finde das eigentlich ganz gut, weil wenn du arbeitest, bist du auch immer nicht so gut drauf. Ne? Also weil ich dann selber ziemlich unter Druck gestanden habe, also den Job geregelt zu kriegen, das mit dem Haushalt. Ich bilde mich nebenbei auch noch fort Und ja, dann war ich eben halt durch diesen Druck auch nicht so ausgeglichen. Ne? Frau Zimmermann, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und ich wünsche Ihnen eine ganz gute Zeit. Ja, danke schön. Collage und Computer statt Zuhören. Kinder leiden unter Beziehungsmangel. Das ist unser Thema. Und Sie können uns anrufen unter dieser Nummer 0800 5678 und 3x5. Und wir reden weiter nach der nächsten Musik. Radio 5 macht fit. Das 1-Minuten-Training mit Rosi Mittermeier. Wir machen Sie fit im Wald. Heute dehnen wir die Muskeln des vorderen Oberschenkels mit dem Flamingo. Ganz kurz, so geht's. Stellen Sie sich aufrecht hin, greifen Sie einen Fuß am Knöchel und ziehen Sie den Unterschenkel zum Po. Das 1-Minuten-Training zum Mitmachen. Ich suche mir einen Baum zum Abstützen, also los geht's. Fassen Sie einen Fuß am Knöchel und ziehen Sie den Unterschenkel so weit zum Po, bis Sie ein angenehmes Ziehen im vorderen Oberschenkel verspüren. Ziehen, ziehen. Achtung, ganz aufrecht stehen. Die Knie sind eng zusammen, die Hüfte etwas nach vorne geschoben. Bleiben Sie 10 Sekunden lang so stehen. Dann das Bein langsam loslassen und wechseln. Zweimal wiederholen und zum Schluss die Beine tüchtig ausschütteln. Das dehnt die Muskeln der vorderen Oberschenkel. Radio 5 macht fit in 1 Minute. Viel Spaß wünschen Radio 5 und AOK. Ja, und Sie bekommen alle Informationen darüber, auch über die Hotline und im Internet unter radio5.de. Hotline-Nummer sage ich Ihnen nochmal für den Fall, dass Sie sie noch nicht mitbekommen haben. Die können Sie auch wählen, wenn Sie im Studio jetzt mit uns diskutieren wollen. Die 0800 5678 und 3x5. Ja, und jetzt machen wir weiter hier mit der Radio 5 Lebensart Sinn und Seele. Cola und Computer statt Zuhören ist unser Thema heute. Und da steckt auch eigentlich schon meine nächste Frage drin von jemandem. Ist das so, dass manche Eltern sich das einfach erkaufen, ihre Freizeit, ihre na, so nach dem Motto, dann stören die Kinder nicht, wenn sie vorm Computer sitzen oder vorm eigenen Fernseher und dann habe ich meine Ruhe? Ja, so kommt einem das dann vor, wenn man das sieht. Ne? Also man sieht dort werden keine Konflikte ausgetragen, dort passiert wenig Gemeinsames miteinander. Ich weiß nicht, ob das ein Erkaufen ist. Ich, für viele vielleicht schon, die Ruhe haben wollen nach einem anstrengenden Arbeitstag, die sagen dann, okay, setz dich vor die Flimmerkiste. Oder die Eltern, die am Sonntag ausschlafen wollen, die erlauben das ihren Kindern dann. Ist ja auch verständlich irgendwie so, ne? Der Wunsch. Nur steckt da nicht auch so ein bisschen die Angst dahinter, jetzt Nein sagen zu müssen? Weil Kinder fordern das ja auch. Sie bekommen das von ihren Freunden vorgelebt. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich früher mal gesagt habe, alle haben das, ich will das auch haben. Ja, das ist kein überzeugendes Argument. Nee. Argument aus meiner Sicht. Da würde ich schon gleich ganz kritisch, wenn ich das höre von meinem Sohn. Tja, ich glaube, dass es schwierig ist, wenn man nicht miteinander immer in Kommunikation ist mit dem Kind, in Kontakt ist mit dem Kind und ständig diesen Prozess des Aushandelns mit dem Kind macht. Dann ist es schwierig, wenn man sich ganz lange gedrückt hat, dann auf einmal die Bremse zu ziehen und zu sagen, so, jetzt ist aber Schluss und jetzt will ich das aber anders haben. Ich denke, das muss man im Kontakt mit dem Kind aushandeln. Was sind unsere Regeln? Was ist bei uns möglich, was ist nicht möglich, was wünsche ich, was will ich. Und das ist natürlich auch eine Unsicherheit bei vielen Eltern, was ist überhaupt erlaubt, was darf ich erlauben, was ist gut, was ist schlecht für mein Kind. Und da, wie wir vorhin auch schon besprochen haben, wenig Vorbilder noch sind, also die das, was früher auch positiv als Individualisierung beschrieben worden ist, also weg von diesen starren Normen und Vorbildern und Vorschriften, da kriegen wir jetzt quasi die Sinnkrise von mit, dass die Leute eben wenig Orientierung haben. Und ich staune auch immer, wie oft ich, jetzt sitze ich ja hier selber als Expertin, wie immer Experten zitiert werden, hier und da. Und ich habe mal einen Artikel gelesen, dort hieß es, dass in dort in keinem Land wie hier in der Bundesrepublik so viele Selbsthilfebücher, Ratgeber, Zeitschriften für Eltern sind und gleichzeitig die Unzufriedenheit und die Unsicherheit der Eltern so groß. Und ich glaube, das eine hat ganz viel mit dem anderen zu tun. Die Eltern wissen gar nicht mehr, was ist gut und richtig für mich und für unser Kind. Ich hoffe, dass wir heute ein paar kleine Tipps oder vielleicht ein paar kleine Hinweise geben können. Jetzt ist Josephine Laube am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Laube. Ja, guten Tag. Hier ist Frau Laube aus Münster. Ja. Ja, was ich dazu sagen möchte, ich bin verheiratet, habe aber schon ewig, sag ich mal, und habe zwei Kinder, die verheiratet sind und darunter unsere Tochter, die hat zwei Kinder und hat im Augenblick mit der Ältesten, die in die Schule gekommen ist, so ein wenig Probleme, die ich aber gar nicht akzeptieren kann, denn ich habe die Kleine ein paar Mal beide schon hier gehabt und kann oder bin da gewesen, habe sie betreut zur Schule und im Kindergarten der Junge. Und ich muss sagen, das Problem, was sie hat im Augenblick, habe ich überhaupt nicht. Ich verstehe das eigentlich nicht ganz. Das heißt, ich glaube es zu verstehen, dass der Sinn darin liegt, die Große fühlt sich durch den Kleinen vernachlässigt, wäre ein bisschen viel gesagt, oder zurückgesetzt. Und dadurch treten dann natürlich Probleme auf. Wenn jetzt meine Tochter mit der Großen spricht über irgendwas, dann weiß sie nichts. Mir erzählt sie es aber. Mir gibt sie ganz korrekt Antworten und auch Berichte, was sie der einer Tochter eben nicht tut. Das ist ja häufig so, Frau Laube, dass dann eine Generation weiter das Verständnis dann wieder besser klappt. Wahrscheinlich liegen da auch ganz handfeste Probleme in der Beziehung zugrunde, die Sie eben nicht haben mit Ihren Enkelkindern. Das weiß ich nicht. Aber ja. Fragen Sie doch einfach mal nach, Frau Laube. Ich habe aber strenge Maßstäbe. Ich mache mit den Kindern alles, allen Blödsinn. Erzähle ihnen, Spiele machen, Turnübungen, ich wandere mit denen, mach alles. Aber es gibt da gewisse Regeln, die will ich auch haben, die müssen sie einhalten. Machen die auch problemlos. Sobald aber ich die Kinder wieder in das Elternhaus zurückgebe, tritt die alte Pengelei wieder ein. Frau Laube, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Jetzt ist Ulrich Zobos aus Lemgo am Telefon. Hallo, Herr Zobos. Ja, hallo, guten Tag. Ich möchte ganz gerne zwei Erfahrungen beitragen zu Ihrem Thema, von denen ich meine, dass sie genau dazu passen. Und zwar, ich bin Märchenerzähler und wenn ich mal Kindern Märchen erzähle, was nicht so oft vorkommt, dann wundern sich am meisten die anwesenden Erwachsenen darüber, dass die Kinder in der Lage sind, eine Stunde oder eine knappe Stunde, manchmal auch weit länger als eine Stunde, konzentriert zuzuhören und ganz bei der Sache zu sein. Das ist etwas, was Eltern oder Lehrer, manchmal bin ich in Schulen, manchmal in Museen, Bibliotheken, wo dann auch Eltern mitkommen, von ihren Kindern überhaupt nicht kennen, von das, was ihnen eine ganz neue Erfahrung vermittelt, auch bezogen auf ihre Kinder. Und das Zweite, ich bin mal eine Weile herumgereist mit einer Frau, die eine Doktorarbeit geschrieben hat und dazu gehörte die Fragestellung, was veranlasst heute erwachsene Menschen, sich Märchen erzählen zu lassen? Und über 80% der Befragten haben dazu gesagt, dass sie positive Assoziationen bezogen auf ihre Kindheit damit verbinden. Und die waren dann in der Lage, detailliert darzustellen, wie sich das abgespielt hat, welche Atmosphäre die Erzählsituation hatte, welche Person erzählt hat, wie die ausgesehen hat, wie die Vorfreude gewesen ist und wie so Wärme gekommen ist. Und also es ist ganz faszinierend, was von diesen Leuten behalten worden ist, bezogen auf diese Situationen, in denen ihnen Geschichten oder Märchen erzählt worden sind. Herr Zobos, aus Ihrer ersten Schilderung schließe ich so ein bisschen, weil die Eltern so verwundert waren, dass das bei denen zu Hause jetzt nicht mehr abläuft. Also da werden Märchen nicht mehr vorgelesen? Ja, also wenn ich Kinder frage, kennt ihr das, dass euch mal Geschichten erzählt worden sind, dann ist es ganz, ganz selten, dass jemand sagt, ja, mir hat mal jemand was erzählt, mir hat jemand mal eine Geschichte erzählt oder ein Märchen erzählt. Das kommt heute fast gar nicht mehr vor. Warum glauben Sie, ist das so? Ich will noch auf was anderes heraus. Ja, das ist halt die allgemeine Frage, nicht? Die ist ja schon öfters heute gestreift worden, als das in Zeitmangel, Bequemlichkeit, Schnelllebigkeit und so weiter. Und die Vorstellung, dass CD oder Video genügen, um die Kinder irgendwie ruhig zu stellen und zu befriedigen. Dagegen sind sowas wie Video oder CDs für mein Empfinden und auch nach meiner Erfahrung eher Steine statt Brot. Aber worauf finde ich hinaus will, ist etwas anderes. Ich will darauf hinaus, dass Erzählen von Märchen und Geschichten eine ganz intensive, unverstellte Zuwendung ist, die ganz bedeutungsvoll sind, die ganz bedeutungsvoll ist für die Kinder und für auch die Jugendlichen, auch Erwachsene natürlich, lassen sich ja gerne Geschichten erzählen. Und diese Bedeutung wird umso größer, wenn die Geschichten, die erzählt werden, für diejenigen, die erzählen, selbst wichtig sind, weil sie da einfach an Glaubwürdigkeit gewinnen. Herr Zobos, was glauben Sie, was jetzt da in so einer Situation passiert mit Kindern und Eltern, wenn sie Geschichten erzählen, was zum Beispiel vor dem Computer nicht passieren kann? Sie erfahren einen Mensch, der vor Ihnen steht und der Ihnen signalisiert durch sein Verhalten, ich habe euch etwas mitzuteilen, ich will euch eine Geschichte erzählen, ich verwickle euch in ein Geschick, das euch angeht und in dem ihr vielleicht selbst drin vorkommt, euch wiederfindet, Szenen eures Lebens wiederfindet. Das ist mir so wichtig, dass ich zu euch komme, euch anschaue, nichts zwischen euch und mir ist, kein Buch, keine Technik, Fernsehen ist ja Plastik vergleichsweise. Ist auch richtig und Zeit füreinander nehmen, ne? Natürlich auch ein Zeit füreinander nehmen, aber der Gewinn, der ist ja auf beiden Seiten. Das Erzählen selbst ist ja ein unvergleichliches Vergnügen. Und dieses unvergleichliche Vergnügen, das nehmen sich natürlich auch die Eltern, die meinen, ach, sie gehen mal lieber dort und dorthin und setzen den Kindern einen witzigen Videofilm vor, der die Kinder überhaupt nicht so intensiv berührt, dass sie in 40 oder 30 Jahren noch davon sprechen werden. Ist das ein Weg? Vielleicht, manche können das vielleicht nicht. Also wenn ich ein Märchen erzählen sollte, ich könnte zwar welche erzählen. Es gibt ja Bücher, erzählen, man kann ja vorlesen. Ja, aber der Herr meinte ja ausdrücklich, dass das Erzählen und die Begegnung dann Auge in Auge das Besondere wäre. Da sind vielleicht manche überlastet und könnten das nicht. Aber ich habe zum Beispiel auch erlebt, dass Kinder unheimlich gerne erzählt kriegen, wie es früher war. Wie war es denn in deiner Kindheit? Also Geschichten aus dem eigenen Leben erzählen oder aus dem Leben von Leuten, die man kennt, also im Erzählen den Kindern begegnen und danach fragen können. Aber damit bestätigen Sie, sind Frau Kunze, nicht? Ich bin die Frau Niemann jetzt. Ach so, Frau Niemann, ja. Also damit bestätigen Sie natürlich, dass Sie schon erzählen können und dass das Erzählen ein Medium ist, was die Menschen beherrschen. Sie trauen sich nicht. Ja, das haben die, als sie noch nicht schreiben konnten, haben die sich immer alles erzählt. Kennen Sie davon niemanden? Kennen Sie das aus Ihrer Erfahrung, dass Eltern vielleicht auch Angst haben, mein Kind hört mir nicht zu so lange, das kann nicht so lange stillsitzen? Das hat der Herr Lobos, Herr Zobos auch gerade gesagt, dass Eltern ganz verwundert sind, dass Kinder wirklich eine Stunde da sitzen können und in Ruhe zuhören können und sich darauf einlassen. Ich glaube nicht, dass sie Angst haben, dass sie das nicht können. Ich glaube, das findet nicht statt. Diese da gibt es kaum noch Räume und keine Strukturen für solche Begegnungen mit den Kindern. Das passt in den Ablauf dann nicht rein. Und das ist für Kinder natürlich ganz fatal, weil das, was Sie auch gesagt haben, Hörkassetten, CDs, Video und so weiter, das ist alles schon vorproduziert und lässt nicht so viel innere Bilder und inneren Reichtum dann entstehen, den die Kinder ja ansammeln müssen. Es findet auch keine Kommunikation statt, keine augenblickliche. Wenn Sie sich einem Kind gegenübersetzen oder einer Kindergruppe und ihnen erzählen, dann fließt ja ständig Kommunikation hin und her. Das kann mit der Mattscheibe nicht geschehen. Nein. Herr Zobos, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Ja, vielen Dank. Die Frage ist ja dann eigentlich, Frau Niemann, wie kann ich erkennen, neben dem, was ich brauche, was mein Kind eigentlich wirklich braucht? Also wie viel Freiraum braucht es? Wie kann ich es sinnvoll fördern? Ich will ihm ja auch Alternativen bieten. Wo ist da der Mittelweg? Was glauben Sie? Wie kann das funktionieren? Also immer ist weniger mehr. Also Kinder brauchen Zeit, Kinder brauchen Raum außerhalb von elterlicher Kontrolle. Kinder brauchen Geheimnisse, Kinder brauchen sinnliche Anregung, Natur. Da können Kinder sich entfalten und die Kinder brauchen nicht die teuren Playmobil-Figuren. Ich sage jetzt nichts gegen das Spielzeug, meine Kinder haben das auch. Aber ja, was mache ich dann? Also ist ja ein ganz konkreter Fall jetzt, gerade kurz vor Weihnachten, die Wunschzettel werden geschrieben. Wenn da jetzt ein Computer draufsteht und ein eigener Fernseher oder Playmobil, je nachdem, sage ich dann nein oder was mache ich dann? Ich würde nein sagen, ja. Ich würde das tun. Also selbst mein Großer hat noch keinen eigenen Fernseher und wir haben natürlich einen gemeinsamen Computer. Ich bin da aber auch mehr so ein behütender Mensch. Ich weiß, Kollegen von mir, die begründen durchaus, wieso sie finden, dass Kinder das alles schon können und haben sollten. Wie begründen Sie, dass sie das nicht haben müssen? Also was sagen Sie Ihren Kindern? Weil die werden ja bestimmt auch damit kommen, dass sie das brauchen oder dass sie das klasse finden und dass viele anderen das auch haben in ihrem Alter. Was sagen Sie denen? Ja, ich sage denen, dass ich das nicht gut und richtig finde und dass ich das nicht unterstütze und dass ich finde, dass wir andere Sachen miteinander machen und ich den Kindern andere Möglichkeiten biete, im Garten oder im Wald oder. Zeit für meine Kinder. Wir haben ja heute auch darüber gesprochen, dass manchmal bei Eltern so ein Leistungsanspruch dahinter steht. Also ich brauche jetzt das perfekte Kind und mein Kind muss perfekt gefördert werden. Und deshalb geht es eben zum Ballett und zum Sport und zum Flötenunterricht. Ja, da habe ich mal einen schönen Satz gelesen. Da habe ich gelesen, dass man, indem man die Zukunft der Kinder gestaltet, im Grunde die Kinder zu Sklaven dieser Zukunft macht, jetzt schon in der Gegenwart. Also das finde ich auch. Also die Kinder leben in der Gegenwart. Kinder, also weg vom perfekten Kind. Sowieso. Ja. unser nächster Hörer ist dran, Dennis Hawkridge. Ah ja, guten Tag, Madame. Schönen guten Tag. Fragen. Ja. Ich wollte anrufen in Bezug auf diesen vollen Tag, die diese Siebenjährige hatte. Ja, die Chantal. Ja. Ja. Ich fand das toll. Sie fand das toll? Ja, und es erinnert mich sehr an mein Internatsleben. Ich bin in einem königlichen Internat in England erzogen worden, so wie Eton oder Harrow, ja? Ja. Und selbstverständlich lebten wir nach die Uhr von früh bis spät. Ich habe in dieser Zeit, ich glaube, 22 Sportarten kennengelernt und inzwischen ist es 27 oder 28. Und wenn man früh anfängt, Chantal war 7, glaube ich, ich war in diesem Internat mit 8. Und wir hatten keine Aggressionen. In den ganzen Sportarten, die wir ausübten, wie Fives und Cricket und Rugby und sowas, haben wir unser Mann gestanden. Man lernt Dinge zu tun, man bekommt eine Befriedigung durch das Können, die man beweist oder beigebracht wird. Und die Selbstsicherheit blüht auf und man ist selbstständig und auch zufrieden. Eine innere Zufriedenheit kommt auf. Herr Hawkridge, können Sie sich erinnern an Momente, wo Sie das als Kind gestört hat, wo Sie gesagt haben, jetzt habe ich aber die Nase voll und jetzt würde ich gerne mal lieber nur für mich sein und vielleicht gar nichts tun? Die Zeiten gab es auch. Und was haben Sie dann gemacht? Alle handwerklichen Einrichtungen waren zu den wichtigsten Zeiten offen. Schon mit 8,5 oder sowas, mit 12,5 habe ich die Verantwortung für einen, zum Beispiel den Woodworkshop, also wie heißt das, Schreinerei oder sowas, ja? Ja. Tischlerei, auf mich genommen, musste alle Werkzeuge für 30 Leute oder 24 Leute ordnen und eine Verordnung halten, hatte immer den Schlüssel, musste aufmachen, wenn der Lehrer nicht da war und so weiter. Und das sind eben die Einrichtungen, die wir hatten. Fotolabor, Dionysian Society, die wir selbst gründeten, um klassische Musik unter uns zu genießen und darüber Vorträge zu halten und. Wenn Sie jetzt zurückblicken, es hat Ihnen nicht geschadet. Oh, um Gottes Willen, nein, es war fantastisch. Ich fühle verglichen. Wissen Sie, wenn Sie sowas erleben, ist es schrecklich selbstverständlich. Und es dauert eine Weile, bis man erfährt im Leben, dass andere Leute diese Möglichkeiten nicht hatten. Und dann wundert man sich, warum man immer auffällt, weil man so selbstsicher ist und so weiter. Herr Hawkridge, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Es tut mir ein bisschen leid, weil ich gerne noch mit Ihnen weiterreden würde, aber wir müssen zum Schluss kommen. Schon gut, jedes Thema, herzlichen Dank, jedes Thema hat irgendwie echt mehrere Seiten. Wenn Sie noch etwas zum Lesen haben wollen, also wir haben ein Infoblatt zusammengestellt mit Literaturtipps und Adressen, das bekommen Sie bei der Hotline 0800 5678 und 3x5. Herzlichen Dank von Ihnen. Radio 5. Service. Lachen ist die beste Medizin. Kennen Sie altes Sprichwort? Dass darin viel Wahres liegt, hat man in Amerika und England schon lange entdeckt. Lachtherapien und Clown-Doktoren sind dort ganz normal. Aber auch bei uns setzt sich das Ganze langsam durch. Warum ist Lachen eigentlich so heilsam und welche Erfolge gibt es? Uschi Müller weiß mehr. Kannst du für dich ganz kurz in deinen Clown gehen? Kannst auch ganz kurz die Augen schließen und dir den einfach nur mal vorstellen. Wie sieht er aus? Und mit einem Ja. Ja. Hochkommen lassen, ja, sehr schön. Therapiestunde bei Dr. Petra Klaps in ihrem Institut für medizinische Clownerie in Köln. Der hier stöhnt, ist ein Mann in den besten Jahren. Auf einem gelben Sofa sitzend versucht er, sich in einen Clown zu verwandeln. Jetzt lässt er nochmal den Schelm ein bisschen mehr kommen. Ja. Ein wunderbar. Ja. Und wenn du jetzt dir vorstellst, du wirst einfach noch ein Stückchen mutiger und frecher und ein bisschen neugieriger, wird die Haltung auch anders, ne? Ja. Was würdest du denn jetzt dann sagen, zum Beispiel? Ja? Ja? Ja. Ganz ja, sicher? Ja, ja, ja, ja, ja. Seit gut einem Dreivierteljahr kommt er einmal die Woche zur Clown-Therapie. Teils aus Spaß an der Freude, teils um lockerer durchs Leben zu gehen und vor allem um gesundheitliche Probleme in den Griff zu bekommen. Weil ich halt schon seit längerer Zeit auch, was weiß ich, eher so rheumatische Beschwerden habe, auch zum Teil so in depressiven Zuständen gewesen bin, die jetzt auch nicht völlig weg sind, aber wo einfach eine gewisse Erleichterung einfach da ist. Und ich halt merke, dass ich zum Beispiel fast gar keine Schmerzmittel oder so mehr nehme oder nur noch ganz sporadisch. Also dass es einfach nicht mehr nötig ist, ne? Und dass ich halt also auf der anderen Seite so diese depressiven Tendenzen einfach sich so wandeln, dass ich halt diese Kraft, die man ja auch dadurch festhält, irgendwo wieder anders einsetzen kann. Es hat halt viel damit zu tun, dass ich so ein Stück weit auch wieder zurückgeführt werde, so an mein Kindsein. Humor als Heilmittel, weil Lachen, wie der Volksmund ja weiß, so gesund ist. Das mag man kaum glauben, aber immer mehr Kliniken und Therapeuten vertrauen auf die Heilkraft, die das Lachen mit sich bringt. Auch Dr. Petra Klaps kennt die chemischen Prozesse im Körper, die das Lachen in Gang setzt. Man weiß, dass Lachen eine bestimmte Mechanismen im Körper hervorruft. Das heißt zum Beispiel dafür sorgt, dass die Endorphinproduktion, das heißt die körpereigene Opiumproduktion, sage ich jetzt mal, gefördert wird. Damit zum einen die Schmerzschwelle, das Schmerzempfinden herabgesetzt wird, zum anderen das Immunsystem gestärkt wird. Das heißt, es finden viele Prozesse über das Lachen statt. Also Stress wird abgebaut, eben genauso auch über die Hormonausschüttung, die Endorphinausschüttung. Cortison wird herabgesetzt, das heißt also Stresshormone werden herabgesetzt. Und im ganzen Körper findet eine Stärkung des Immunsystems statt. Das heißt, der Körper lernt einfach zu gesunden über den Humor. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, was der Lacheffekt alles bewirken kann. Jene Patienten, die eine Lachtherapie gemacht haben, schätzen das Ergebnis. Man hat große Studien gemacht mit Rheumatikern, die, wenn sie einwöchentlich mal den Clown zu Besuch auch hatten, für eine halbe Stunde, es reicht eigentlich eine halbe Stunde, eine Stunde, und dort herzlich gelacht haben, dass sie weit weniger Schmerzmedikation gebraucht haben als zuvor. Das heißt also, das Schmerzempfinden ist deutlich herabgesetzt, die Beweglichkeit wird besser. Natürlich, wenn der Schmerz als weniger empfunden wird, können sich die Menschen besser bewegen. Und genau das hat man hier eigentlich auch sehr gut gesehen. Wenn Dr. Petra Klaps zur Clownsvisite ins Krankenhaus geht, hat sie eine Clownsnase auf. Feinfühlig nähert sie sich ihren Patienten an und versucht, den Hilflosen und Traurigen etwas Lebensfreude zurückzubringen. Dabei geschehen manchmal sogar kleine Wunder. Einen Parkinson-Patienten, den seine Krankheit quasi lahmgelegt hatte, brachte sie sogar wieder auf die Beine. Der wirklich so wie mit Uhu auf dem Boden festgeklebt war und einfach nicht vorankam. Und dann kam der Clown, stellte sich daneben, guckte und dann blieben beide erstmal am Boden haften. Und dann mit einem kleinen Lied fing der Clown vorsichtig an, erstmal so und auf einmal mit dem nächsten ging der Clown ein Schrittchen vor, ging auf einmal ein Stückchen voran und der Patient guckte sich das an, machte und ging mit. Und dann sind die beiden erstmal über das ein paar Schritte gegangen, sobald der Clown aufhörte mit seinem blieben beide stehen. Ging es erstmal nicht mehr weiter und die Folge war, dass im Laufe der Zeit dieser Patient erstmal über Gesang konnte er, während er sang, laufen. Wenn er aufhörte, ging es dann wieder nicht mehr. Inzwischen ist er so weit, dass er im Kopf das singt, einfach leise für sich hin und dann wirklich ganz geschmiert, ohne zackig zu gehen, ganz flüssig laufen kann. Weil die heilsame Wirkung von Klinikclowns in der Praxis bewiesen ist, investieren die englischen Gesundheitsbehörden 900 Millionen Mark, um den Lacheffekt zur Therapie zu nutzen. In bundesdeutschen Krankenhäusern werden die Clownsbesuche von Vereinen gesponsert. Die Einzeltherapie gibt es nicht auf Rezept, die muss man selber bezahlen. Dabei lernen die Patienten dann oft auch über sich selbst zu lachen. Preiswerter ist es, möglichst schnell den Clown in sich selbst zu entdecken. Es gibt einen ganz alten Ausspruch von Groucho Marx, der mal gesagt hat, ein Clown ist wie ein Aspirin, er wirkt nur doppelt so schnell und ist natürlich entsprechend billiger auch und leichter zu haben. Gerade wenn man den Clown in sich selber entdeckt. Es ist schwierig, das mit sich selber erstmal so zu machen, ohne Anleitung, kann man sagen. Das ist wirklich jetzt etwas schwierig. Was man machen kann, ist wirklich, sich vor den erstmal Ja zu sich selber zu sagen und das auch laut. Also das einfach morgens zu beginnen, auch vor dem Spiegel zum Beispiel zu üben und sagen, guten Morgen, ja, hier bin ich, guten Tag. Das wird ein guter Tag. Also einfach damit anzufangen und sich einfach mal lieb anzugrimassieren und zu gucken, oh, guckt da vielleicht doch irgendwo so ein kleines neugieriges Kind aus mir heraus ins Leben, das wirklich neugierig ist auf den Tag, nur für den jeweiligen Tag, einfach nur für heute zu gucken, gelingt es mir ein bisschen neugieriger zu sein heute auf die Welt und auf das, was die Welt für Geschenke für mich bereit hat. Ein Infoblatt zum Thema Lachen ist gesund bekommen Sie bei der Hotline 0800 5678 und 3x5. Thema morgen in der Radio 5 Lebensart. Winnetou kommt aus Dresden, die Deutschen und der Western. Hier in Radio 5 begrüßt Sie gleich nach den Nachrichten Martin Winkelheide zu Leonardo. Im Schwerpunkt dann Kinder des Krieges, Psychotherapie für traumatisierte kleine Seelen. Ja, und wir, das Team der Radio 5 Lebensart Sinn und Seele, möchten uns vorher noch von Ihnen verabschieden. In der Redaktion Dagit Fesenfeld, in der Technik Eva Zimmermann und mein Name ist Dorothee Dregger. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es ist 16 Uhr. Die Gespräche über eine Entschädigung früherer NS-Zwangsarbeiter gehen in eine neue Runde. Bei den heutigen Verhandlungen in Bonn gab es noch keine Einigung, wohl aber deutliche Fortschritte. Der deutsche Opferanwalt Michael Witti sagte, es ist jetzt ein Ende in Sicht. In 3 Wochen soll erneut verhandelt werden. Die deutsche Seite hatte ihr Angebot zuletzt erhöht. Bundesregierung und Industrie sollen sich bereit erklärt haben, gemeinsam eine Summe von 7 bis 10 Milliarden Mark aufzubringen. 3 Jahrzehnte nach Beginn ihres bewaffneten Kampfes will die Untergrundorganisation Irisch-Republikanische Armee endgültig ihre Waffen niederlegen. In einer mit Spannung erwarteten Erklärung sagte sie heute zu, einen Mittelsmann zu benennen, der die Entwaffnung in Zusammenarbeit mit einer unabhängigen Kommission regeln soll. Anders als die protestantische Gegenseite erhofft hatte, will die IAA ihren Beauftragten aber erst dann bestimmen, wenn eine protestantisch-katholische Regionalregierung für Nordirland gebildet worden ist. Es galt deshalb in Belfast als fraglich, ob dies ausreichen wird, um die Mehrheit der wichtigsten protestantischen Partei zu überzeugen. Sie hatte verlangt, die IAA müsse ihren Mittelsmann vor einer Regierungsbildung benennen. In einem Musterprozess um Kinderpornografie im Internet hat das Landgericht München den früheren Geschäftsführer des Online-Anbieters CompuServe Deutschland freigesprochen. Es entsprach damit den Anträgen sowohl der Verteidigung als auch der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte hatte argumentiert, eine Sperrung der Datenübermittlung bei allen derartigen Angeboten wäre ihm nicht zumutbar und auch nicht möglich gewesen. In erster Instanz war er noch zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren und einer Geldbuße von 100.000 Mark verurteilt worden. Die Strafverfolgung der eigentlichen Urheber von Kinderpornografie im Internet wird durch das jetzt ergangene Berufungsurteil nicht berührt. Die Industriegewerkschaft Metall hat den Druck auf die Arbeitgeber erhöht, dem Modell der Rente mit 60 zuzustimmen. Die Weichen dafür müssten noch im Dezember gestellt werden, sonst laufe sich das Bündnis für Arbeit tot, sagte IG Metall-Chef Zwickel bei der Vorstellung des Konzepts in Frankfurt. Die Gewerkschaft will den vorzeitigen Ausstieg älterer Arbeitnehmer zu akzeptablen Bedingungen ermöglichen. Davon verspricht sich die IG Metall einen leichteren Einstieg für Arbeitslose und Junge. Mit dieser Beschäftigungsbrücke zwischen Jung und Alt könnten allein in der Metall- und Elektroindustrie 140.000 Menschen eine Stelle finden, sagte Zwickel. Er zog auch in Betracht, das Modell nicht wie bisher geplant auf 5 Jahre zu befristen. Denkbar sei, den geplanten Tariffonds zu einer ergänzenden Altersvorsorge für die Arbeitnehmer umzubauen und weiterlaufen zu lassen. Zwickel betonte, das System müsse sich allerdings zunächst bewähren. Der Bund darf die etwa 112.000 Eisenbahnerwohnungen jetzt doch verkaufen. Die Einigungsstelle des Bundeseisenbahnvermögens gab in Frankfurt grünes Licht für die von der Bundesregierung geplante Privatisierung der Wohnungen. Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf vom August seien die jetzigen Abmachungen sozialverträglicher, teilte die Einigungsstelle mit. Die Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands bedauerte die Entscheidung. Zusammen mit dem Hauptpersonalrat hatte sie das Angebot der Bundesregierung, die Wohnungen für gut 7 Milliarden Mark an eine private Investorengruppe zu veräußern, im Oktober abgelehnt. Beide Seiten wollen jetzt rechtliche Schritte gegen die Entscheidung der Einigungsstelle prüfen. Der Bericht des Deutschen Wetterdienstes mit den Aussichten für Nordrhein-Westfalen. Im Rheinland und westlichen Münsterland lockern die Wolken auf. Es entwickeln sich einzelne Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer, im Bergland Schneeschauer. Die Temperaturen liegen bei 4 bis 7, im oberen Bergland bei 0 Grad. In der Nacht sinken sie auf 3 bis 0, im oberen Bergland bis minus 2 Grad. Dort besteht Glättegefahr. Morgen fallen bei wechselnder, vielfach starker Bewölkung wiederholt Regen und Schneeregen, im Bergland ab 400 Metern Schneeschauer. Die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie heute. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwind, der morgen auf West dreht, wobei er böig auffrischt. Die weiteren Aussichten: am Freitag und Samstag wolkenreiches Wetter, dabei besonders im Bergland noch Schnee und Schneeregen, etwas kälter als bisher, nachts in den Niederungen Frost und Glättegefahr. Das waren die Nachrichten, es wird 16.05 Uhr. Radio 5, die Verkehrslage, Staus ab 4 Kilometern Länge auf folgenden Strecken. A1 Leverkusen Richtung Köln zwischen Köln-Niel und Köln-Bocklemünd 7 Kilometer. A3 Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Kreuz-Oberhausen und Kreuz-Oberhausen-West Baustelle 5 Kilometer. A3 Oberhausen Richtung Frankfurt zwischen Kreuz-Leverkusen und Dreieck-Holmar 10 Kilometer. A40 Essen Richtung Dortmund zwischen Bochum-Wattenscheid und Bochum-Ruhr-Stadion 4 Kilometer. A45 Hagen Richtung Dortmund zwischen Kreuz Dortmund-West und Kreuz Dortmund-Nordwest 10 Kilometer. A45 Dortmund Richtung Frankfurt zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid-Baustelle 4 Kilometer. Und schließlich die A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz ist zwischen Kreuz Jackerath und Bettburg gesperrt, zurzeit 4 Kilometer Stau. Unsere Empfehlung, weichen Sie ab dem Kreuz Jackerath über die A44 Richtung Aachen aus. WDR Radio 5. Leonardo. Wissenschaft und mehr. Mit Martin Winkelheide. Hallo und willkommen bei Leonardo. Millionen Menschen waren im vergangenen Jahr auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und Katastrophen. Jeder zweite Flüchtling ein Kind. Kinder leiden besonders unter den Erlebnissen von Krieg und Flucht und es ist schwer, den traumatisierten Kindern wieder ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Genau das versuchen Psychotherapeuten. Ihre Arbeit, das ist Thema des Leonardo-Schwerpunkts heute.